Erster 480 Jahre nach dem Auszug Israels aus Ägypten. Im vierten Jahr seiner Herrschaft baute Salomo den Tempel für Gott. Es war im Monat Se, dem zweiten Monat. Zweiter, das Haus, das König Salomo baute, war für Gott. Es war 60 Ellen lang. Es war 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Dritter, die Halle vor dem Hauptraum war 20 Ellen lang. Sie war vor der Ostseite des Hauses. Die Halle war 10 Ellen breit. Vierter, er machte Fenster in das Haus. Die Fenster hatten Gitter aus Holz. Sie zeigten schräg nach innen. Fünfter, er baute einen Anbau um die Wände des Hauses. Dieser Anbau war um den Hauptraum und den hinteren Raum. So entstanden kleine Räume an den Seiten. Sechster, das unterste Stockwerk war 5 Ellen breit. Das mittlere war 6 Ellen breit. Das dritte war 7 Ellen breit. Er machte Stufen an der Außenseite des Hauses. So waren die Wände des Hauses nicht betroffen. Siebter, als sie das Haus bauten, benutzten sie fertige Steine. Man hörte keine Hämmer oder Meißel. Es gab keinen Lärm von Werkzeugen. Achter, die Tür zum untersten Stockwerk war im Süden. Eine Wendeltreppe führte nach oben. Man ging zum mittleren und dritten Stockwerk. Neunter, er baute das Haus und machte es fertig. Er bedeckte das Haus mit Zedernholz. Es waren Balken und Bretter. Zehnter, er baute den Anbau um das ganze Haus. Jedes Stockwerk war 5 Ellen hoch. Er verband den Anbau mit dem Haus. Er benutzte Zedernbalken dafür. Elfter, Gott sprach zu Salomo. Zwölfter, ich werde auf dieses Haus achten, das du baust. Du musst meine Regeln befolgen. Du musst meine Gebote halten. Dann halte ich mein Versprechen an David. 13. Ich werde bei den Israeliten wohnen. Ich werde mein Volk Israel nicht verlassen. 14. Salomo baute das Haus und machte es fertig. 15. Er verkleidete die Wände innen mit Zedernholzbrettern. Vom Boden bis zur Decke war alles aus Holz. Der Boden war mit Zypressenholzbrettern bedeckt. 16. Er baute 20 Ellen im hinteren Teil des Hauses. Er benutzte Zedernholzbretter vom Boden bis zur Decke. Das war der hintere Raum, das Allerheiligste. 17. Der Hauptraum vor dem hinteren Raum war 40 Ellen lang. 18. Innen war alles aus Zedernholz. Es gab Schnitzereien von Kürbissen und Blumen. Man sah keinen Stein, nur Zedernholz. 19. Er machte einen hinteren Raum im Haus. Dort sollte die Lade Gottes stehen. 20. Vor dem hinteren Raum war ein Altar aus Zedernholz. Dieser Raum war 20 Ellen lang, breit und hoch. Salomo bedeckte den Altar mit reinem Gold. 21. Salomo bedeckte das Haus innen mit reinem Gold. Er machte goldene Ketten vor den hinteren Raum. Er bedeckte auch diesen Raum mit Gold. 22. Er bedeckte das ganze Haus mit Gold. Auch den Altar im hinteren Raum bedeckte er mit Gold. 23. Er machte 2 Cherube aus Olivenholz im hinteren Raum. Jeder Cherub war 10 Ellen hoch. 24. Ein Flügel war 5 Ellen lang. Der andere Flügel war auch 5 Ellen lang. Zusammen waren die Flügel 10 Ellen breit. 25. Der andere Cherub war auch 10 Ellen hoch. Beide Cherube sahen gleich aus. Sie hatten die gleiche Größe. 26. Ein Cherub war 10 Ellen hoch. Der andere Cherub war auch 10 Ellen hoch. 27. Er stellte die Cherube in die Mitte des Hauses. Ihre Flügel waren ausgebreitet. Ein Flügel berührte die eine Wand. Der andere Flügel berührte die andere Wand. In der Mitte berührten sich die Flügel. 28. Er bedeckte die Cherube mit Gold. 29. An allen Wänden schnitzte er Bilder. Es waren Cherube, Palmen und Blumen. Das war innen und außen am Haus. 30. Er bedeckte auch den Boden mit Gold. Das war innen und außen. 31. Für die Tür zum hinteren Raum machte er Türen aus Olivenholz. Der obere Rahmen und die Seitenpfosten waren fünfeckig. 32. Auf den Olivenholztüren schnitzte er Cherube, Palmen und Blumen. Er bedeckte alles mit Gold. Besonders die Cherube und Palmen. 33. Für den Eingang zum Hauptraum machte er Pfosten. Sie waren aus Olivenholz und viereckig. 34. Es gab zwei Türen aus Zypressenholz. Jede Tür hatte zwei Teile. Diese Teile konnten sich drehen. 35. Er machte Bilder von Cheruben, Palmen und Blumen. Er bedeckte sie genau mit Gold. 36. Er baute eine Mauer um den inneren Hof. Die Mauer hatte drei Schichten Quadersteine. Und eine Schicht. Zedernbalken. 37. Im vierten Jahr legte man den Grundstein für den Tempel Gottes. Das war im Monat Sie. 38. Im elften Jahr war der Tempel fertig. Es war im Monat Bull, dem achten Monat. Alles war richtig gemacht. Er baute 7 Jahre lang.